In der DEVJK bemüht man sich aktiv um die Zucht von Baumsetzlingen im Frühling. Die Funktionäre und Werktätigen im Bezirk Gangwon, die sich mit dem patriotischen Willen für die Zucht von Baumsetzlingen im Frühling einsetzen, gestalten die Baumschulen schön aus, führen die fortschrittlichen Methoden der Zucht von Baumsetzlingen aktiv ein und haben dadurch ca. 60 Millionen Baumsetzlinge, nützliche Sorten, gezüchtet. Auch die leitenden Mitarbeiter und Arbeiter der zentralen Baumschule des Ministeriums für Kommunalwirtschaft züchteten durch die Erhöhung des Niveaus der Verwissenschaftlichung, Industrialisierung und Intensivierung der Zucht von Baumsetzlingen über 1 Million Setzlinge von nützlichen Bäumen wie Urwaldmammut und Ginkgo-Baum, Lärche von Zangsong und Akazie, die für die Begrünung der Städte und die Wiederherstellung der Wälder nötig sind.